Wien 2, Praterstraße. Steine der Erinnerung vor der Kirche St. Johann von Nepomuk. In Verantwortung für die Geschichte gedenken wir der jüdischen Bevölkerung. Für alle, die den christlichen Werten unter der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft treu geblieben sind. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Leopoldstadt werden von vielen jüdischen Wienerinnen und Wienern geprägt. Vor der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten lag hier ihr Bevölkerungsanteil bei 40%. Im Mai 2008 werden zwei Steine der Erinnerung vor der Pfarrkirche St. Johann Nepomuk an der Praterstraße gesetzt. Der öffentliche Raum wird auf diese Weise ein Ort der Erinnerung, des Gedenkens und des Lernens. Durch gemeinsames Nachdenken und viele Gespräche in der Pfarrgemeinde haben wir die vorliegenden Texte erarbeitet. Zwei Schwerpunkte werden dabei zur Sprache gebracht. Erstens, sie drücken die Verantwortung für die Geschichte der jüdischen Bevölkerung aus. Die historischen Ereignisse und das Verhalten der Menschen zu kennen, ist ein wichtiger Auftrag für jeden heute lebenden Menschen, für Jüngere und für Ältere. Heute die Verfehlungen der Vergangenheit anzuerkennen, trägt dazu bei, unsere Gewissen angesichts der Herausforderungen der Gegenwart wieder zu wecken. Papst Johannes Paul II. Zweitens. Die Überzeugung von der gleichen Würde aller Menschen aufgrund ihrer Gottebenbildlichkeit ist ein hoher christlicher Wert. Viele sind diesem treu geblieben, oft bis zum Tod. Für viel zu viele Frauen und Männer traten aber vor 70 Jahren an ihre Stelle rassistische, antisemitische, nationalistische und völkische Fantasien. Diese waren der Nährboden für die Ideologie des Nationalsozialismus und hatten schreckliche Folgen. So mögen diese kleinen Zeichen helfen, die Wunden der Vergangenheit zu heilen.